Setz dich an einem ruhigen Ort, wo du dich entspannen kannst. Am besten, wo du gemütlich sitzt. Lass die Beine auf den Boden, überkreuze sie nicht. Am besten, du legst deine beiden Hände auf deine Oberschenkel und bringst dich ganz zur Entspannung. Lass deinen ganzen Körper sich entspannen. Atme ruhig und gleichmäßig. Schließe deine Augen und folge einfach meiner Stimme. Du bist beim Spazierengehen. Du gehst an einem herrlichen, wunderbaren Strand entlang. Die Sonne neigt sich gerade über dem Meer. Der Wind bläst durch deine Haare. Du fühlst dich völlig entspannt und genießt diesen herrlichen Augenblick der wunderbaren Schöpfung Gottes. Als du am Strand dahin spazierst, tief in Gedanken versunken, plötzlich siehst du aus der Ferne, wie jemand auf dich zugeht. Du bist dir nicht sicher, wer diese Person ist. Du spürst aber ganz klar in deinem Herzen, dass diese Person auf dich zusteuert. Je näher diese Person zu dir kommt, desto schneller schlägt dein Herz. Dein Herz schlägt schnell vor Freude und vor einem inneren Empfinden, dass es nur gut sein kann, wenn du dieser Person begegnest. Plötzlich, als diese Person näher kommt, siehst du, es ist Jesus. Jesus kommt dir ganz nahe. Er schaut in die Augen und er sagt: Mein liebes Kind, wie sehr habe ich mich gesehnt nach diesem Augenblick. Wie sehr habe ich mich gesehnt auf diesen Moment, dich hier zu treffen, hier an dem Ort unseres Herzens, hier an dem Ort, wo wir allein sein können, nur du und ich, wo ich dir meine Liebe ausdrücken kann, meine unendliche, bedingungslose Liebe, die tiefer ist als alles, was du erlebt hast, auch tiefer als dieses Meer, die weiter ist als alles, was du je gesehen hast, als weiter, auch weiter als dieser Horizont. Plötzlich merkst du und spürst du, dass du Jesus ganz vertrauen kannst. Jesus schaut in die Augen und noch nie hast du so eine tiefe Liebe gespürt. Noch nie warst du dir so bewusst, dass du geliebt bist. Plötzlich weißt du, du kannst ihm ganz vertrauen. Während Jesus dir in die Augen schaut, merkst du, dass in deinem Herzen noch so viele Dinge drin sind, die dich daran hindern, wirklich mit ihm eine innige und nahe und herzliche Liebesbeziehung zu haben. Während dir diese Sachen bewusst sind, schaut Jesus dir in die Augen mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln und dem Ausdruck auf seinen Lippen, der sagt: Aber mein liebes Kind, ich kenne diese Dinge noch besser, als du sie kennst. Darüber brauchst du dir keine Sorgen machen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken machen. Meine Liebe für dich ist tatsächlich bedingungslos. Und meine Liebe schwankt nicht, auch wenn es Dinge in deinem Herzen gibt, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Komm, mein Kind, komm einen Schritt näher. Während du Jesus in die Augen schaust und diese unendliche Liebe spürst, kommst du ihm einen Schritt näher. Er nimmt dich in die Arme, er umarmt dich, er hält dich und plötzlich spürst du, wie dein Herz in dir zerschmilzt. Es zerschmilzt einfach, weil du weißt, noch nie wurdest du so geliebt und so angenommen. Jesus hält dich fest in seinen Armen und sagt zu dir: Mein Kind, habe ich dir nicht versprochen, dass wenn ich in dir bin und du in mir bist, alles, was du dir wünschst, wird dein sein? Als du diese Worte der Ermutigung und der Sicherheit Jesus in deinen Ohren aufnimmst, wird dir plötzlich bewusst, das ist der Schlüssel. Er in dir und du in ihm. Und jetzt sagt Jesus, komm mein Kind, lass dich einfach ganz ruhig in meine Arme fallen. Halt nicht zurück. Versuch nicht, dich besser zu machen, als du bist. Lass dich einfach in meine Arme fallen. Und während du dich ganz entspannt, während du dich so total entspannt in seine Arme fallen lässt, plötzlich wird dir bewusst, während du in seinen Armen liegst, verschmelzt ihr miteinander und du kommst in Jesus hinein. Und Jesus sagt zu dir, siehst du mein Kind, jetzt bist du in mir. Bist du sicher? Hier bist du geschützt. Hier bist du geliebt. Hier bist du angenommen. Da du in mir bist, bist du auch sicher. Bleib einfach immer in mir, mein Kind. Hier ist unser Ort. Hier ist der Ort unseres Herzens. Wann immer du willst, wir können uns hier treffen. Ich in dir und du in mir. Plötzlich steigt Jesus einen Schritt zurück. Und während er einen Schritt zurücksteigt, siehst du ihn wieder in seine Augen. Und du blickst in seine Augen. Und du sagst, aber Jesus, ich liebte es so sehr, in dir zu sein. Da fühlte und wusste ich mich sicher und beschützt. Und Jesus sagt, mein Kind, mach dir doch keine Sorgen. Ich lehre dich etwas ganz Wichtiges. Nicht nur du in mir, sondern auch ich in dir. Und während Jesus dir in die Augen schaut, tritt er einen Schritt näher zu dir und umarmt dich. Liebevoll, herzlich, warm, mit bedingungsloser Liebe hält er dich in seinen Armen. Und während er dich so festhält, dieses Mal kommst nicht du in ihm, sondern er geht in dich hinein. Und ihr beide verschmelzt miteinander. Und Jesus sagt, auch ich bin in dir, mein Kind. Nicht nur bist du in mir, sondern auch ich bin in dir. So sind wir beide perfekt und vollkommen eins. Vertraue mir, mein Kind, dass ich es liebe, in deinem Herzen zu wohnen. Vertraue mir, mein Kind, dass ich es liebe, in dir zu sein. Das ist der Ort, an dem ich mich wohlfühle. Das ist der Ort, wo ich es liebe, mit dir Zeit zu verbringen. Ich in dir. Hier können wir uns treffen, wann immer du willst. Hier kannst du die intimsten Sachen mit mir besprechen. Hier kannst du dein Herz aufmachen, ohne irgendwelche Angst und Furcht und von irgendwelchen religiösen Gedanken geplagt zu werden. Erlaube mir einfach, in dir zu sein und dich von innen heraus zu führen, dein Leben von innen heraus zu leiten. Erlaube mir einfach, in dir diesen Platz zu haben, den ich so sehne, so gerne habe, nämlich den Platz des Liebhabers. Ich bin nicht hier, um dich zu schelten. Ich bin nicht hier, um dich zu strafen. Ich bin nicht hier, um dich zu rügen. Ich bin nicht hier, um deine Fehler zu finden oder aufzuzeigen, sondern ich bin hier, um dich zu lieben, bedingungslos anzunehmen und zu lieben. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und während du Jesus in dir spürst und siehst, während dein Herz völlig verschmilzt mit ihm in eine Einheit, plötzlich bist du dir bewusst, das ist der Schlüssel. Er lebt in mir, er bleibt in mir und er liebt es, in mir zu sein. Das ist sein Lieblingsort und auch ich bin in ihm. Und plötzlich beginnst du in deine Gedanken zu sehen, wie er in dir ist und du in ihm lebst und dadurch gibt es keine Unmöglichkeiten mehr. Und dein Herz beginnt sich zu verändern. Dein Herz beginnt weich zu werden. Dein Herz beginnt wieder zu vertrauen. Dein Herz beginnt ihm wieder kindlich zu glauben, dass alles okay ist, weil er in dir ist und du in ihm bist. Und Jesus sagt, mein liebes Kind, das ist der Ort, wo ich am liebsten mit dir bin. Der Ort deines Herzens, der Ort des kindlichen Vertrauens, der Ort, wo du dich ganz fallen lässt und weißt, ich bin hier, um dich zu lieben. Und während du diese Worte hörst, sagst du, Jesus, hier will ich immer sein. Hier ist der Ort, wo ich permanent verharren möchte. Und Jesus sagt zu dir, aber mein Kind, hier ist doch der Ort unseres Herzens, wo du mich immer treffen kannst, wenn du möchtest. Zu jeder Zeit schließ deine Augen und begegne mir in deinem Herzen. Ich in dir und du in mir. Und deine Verlangen werden sich erfüllen. Ich genieße diese Zweisamkeit, sagt der Herr zu dir. Ich genieße sie und du darfst sie auch genießen. Öffne deine Augen. Bleibe ruhig einen Augenblick. Verinnerliche, was soeben geschehen ist. Und denke daran, hier ist der Ort deines Herzens, wo du Jesus immer treffen kannst, wenn du willst.